1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine freie Themennacht heute. Ihr könnt euch zu jedem Thema melden, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Und ich würde auch gerne mit jemandem reden, der an EHEC erkrankt ist. Das ist ja das ganz große Thema zurzeit in Deutschland. Vielleicht aber auch mit einem Angehörigen von einem Erkrankten. Also Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Mandy. Mandy ist 29. Guten Morgen, Mandy. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Mandy. Was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich bei mir letzten Jahres im Oktober halt festgestellt worden ist, dass ich an Leukämie erkrankt bin und zusätzlich noch einen bösartigen wachsenden Tumor halt im Bauch habe und die Ärzte halt leider auch nicht mehr wissen, was sie halt machen können bei mir und halt ich wohl auch nicht mehr sehr lange haben werde. Du hast einen Tumor im Bauch und bist an Leukämie erkrankt. Ja, genau. Das ist ja eine seltene Kombination. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun? Nee, genau. Also beides ist halt unabhängig voneinander. Wurde halt auch durch Zufall halt nur festgestellt. Also meine Blutwerte waren halt schon sehr lange halt schlecht gewesen. Mhm. Und hatte aber das Glück, dass ich bei einem Hämatologen in Behandlung war. Und der hat dann halt mal noch extra Untersuchungen gemacht. Dort wurde dann halt diese Leukämie festgestellt. Mhm. Und welche Form der Leukämie hast du? AML, akute myeloische Leukämie. Mhm. Und er wollte dann halt einen allgemeinen Gesundheitscheck halt bei mir machen und hatte dann halt bei einer Ultraschalluntersuchung halt festgestellt, dass dann halt neben meiner rechten Niere an der Leber halt irgendwas Auffälliges ist. Mhm. Und im MRT wurde dann halt festgestellt, dass da halt ein bösartiger Tumor ist, wo sich dann jetzt Anfang des Jahres jetzt auch noch eine Zyste neben angebildet hat und beides momentan leider auch sehr stark wächst. Also die Diagnose wurde im letzten Jahr, im Oktober gestellt, sagst du? Genau. Was hat man seitdem alles mit dir angestellt? Das Problem ist halt, es wurde das versucht, dass zumindest diese Zyste, die dann jetzt im Januar ganz stark sich halt entwickelt hat, wurde halt versucht, die abzupunktieren. Das wurde halt insgesamt dreimal versucht. Mhm. Zweimal halt eine normale Funktion halt, also mit Nadeln reinstechen. Das kann man nicht operieren? Nein, also das Problem ist halt, weil es auch an der Bauchschlagader mitliegt und eine sehr ungünstige Stelle halt ist, dass man da sehr schwierig halt rankommt, weil dort die Leber halt mit ist, die Niere und halt auch der Dickdarm. Mhm. Und daher wurde es mindestens erstmal versucht, dieses Zyste zu punktieren, was halt zweimal fehlgeschlagen ist. Mhm. Und beim dritten Mal wurde halt versucht, unter einem sogenannten CT, also Computertomographen, das punktieren. Mhm. Das ist dann halt leider auch fehlgeschlagen. Das macht man, um dann ganz genau ranzukommen, wenn man das im Computertomographen macht oder mit Hilfe des Computertomographen. Genau, ja. Und da hat aber der Arzt, der das gemacht hat, gesagt, mit einem Computertomographen kommt er nicht ran. Dann wurde es halt mit so einer sogenannten laparoskopischen OP versucht. Das heißt also, dass dann halt im Bauch drei Schnitte gemacht werden und dann halt mit ganz kleinen Instrumenten reingegangen wird. War das erfolgreich? Leider nicht. Also dort haben sie zumindest oder wollten sie halt versuchen, dieses zu entfernen. Mir wurde dann halt danach gesagt, dass es halt nicht geklappt hat, weil es halt eine sehr schwierige Lage halt ist. Das heißt, an der Zyste und an dem Tumor im Bauch hat man nichts verändern können? Nein, also sie hatten dann versucht, bei dieser laparoskopischen OP dann halt diese Zyste halt auszutrocknen bzw. auslaufen zu lassen. Hatte also fast eine Woche ungefähr eine Drainage drin und da hat sich dann aber herausgestellt, dass die Zyste immer wieder neu füllt. Mhm. Was hat man gegen die Leukämie unternommen? Ja, also das Problem wäre, man hätte halt Chemo machen können, Aber das würde dann halt auf diesen Tumor im Bauch dann halt wieder sich dann negativ halt einwirken. Das wollte ich gerade sagen. Wenn man zwei so verschiedene Sachen hat, kann man ja wahrscheinlich gar nicht, wie du es jetzt gerade auch erklärst, an eine Sache gezielt rangehen, ohne die andere vielleicht nicht schlimmer zu machen, zum Beispiel. Genau. Ja. Also das Einzige, was ich jetzt irgendwo eingestellt worden bin, ist halt unter starken Schmerzmitteln. Mhm. Also sprich halt die Höchstdosis Tramal, was man halt geben kann, und halt unter so Novamin-Tropfen. Mhm. Was aber jetzt langsam aber sicher halt auch nicht mehr anschlägt, wo dann die Ärzte jetzt überlegen, mich dann halt auf einer mehr starken Morphium-Dosis einzustellen. Mhm. Aber was heißt das denn alles im Klartext? Heißt das, dass man deine Krebserkrankungen, sowohl die Leukämie als auch den Tumor im Bauchraum, nicht behandeln kann? Richtig. Das ist also dein Todesurteil? Ja, kann man so sagen. Du hast ja gerade am Anfang das auch so gesagt, ich habe nicht mehr lange. Hm. Sagst du das oder hat ein Arzt dir das auch so gesagt? Das wurde mir auch von den Ärzten gesagt. Über welchen Zeitraum sprechen wir? Ja, dort würden sich natürlich die Ärzte dann halt nicht unbedingt äußern. Also, was ich halt mitbekomme, ist, dass halt mein Arzt wohl ursprünglich zumindest länger gedacht hat, weil, also es fängt jetzt halt auch an, dass meine Leber und meine Nierenwerte halt sich schon verschlechtern und auch meine Schilddrüse von den Hormonen her ja nicht funktioniert, also halt auch schon wächst. Und mein Arzt eigentlich ja schon betroffen und schockiert ist, dass sich das so schnell bei mir verschlechtert. Aber jetzt direkt eine Diagnose, wie lange ich halt noch habe, möchte mir kein Arzt geben. Du bist 29 Jahre alt. Genau. Habe ich gerade am Anfang gesagt. Was ist das für ein Gefühl für dich? Du liegst schwer erkrankt, hast vermutlich zwei Krebserkrankungen oder mit Sicherheit zwei Arten von Krebserkrankungen und man kann gar nichts machen. Was ist das für ein Gefühl? Am Anfang war es eigentlich totaler Schock, totale Fassungslosigkeit gewesen. Das Einzige, was ich sage, was mir eigentlich irgendwo noch aufrechterhält, ist, dass ich halt einen sehr starken Glauben an Gott irgendwo habe. Mhm. Wo ich mir sage, also daraus kann ich einfach meine Kraft halt schöpfen. Mhm. Und wo ich auch für mich weiß, also wenn ich das nicht hätte, ich glaube, dann hätte ich entweder Selbstmord gemacht oder hätte mich eigentlich schon total aufgegeben. Bezogen auf das Leben, gibt es wirklich gar keine Hoffnung? Nein. Das Einzige, was ich halt noch versucht werden wird wahrscheinlich, ist, dass mein Arzt, wo jetzt nochmal mit einem Professor halt sprechen möchte, der aber eben halt weiter weg von meiner Stadt ist, wo ich jetzt wohne, wo er diesen Professor nochmal nahelegen möchte, ob er halt er sich das nochmal anschaut und versuchen kann, diese Zyste halt zumindest nochmal um sie zu operieren, wo er aber halt auch sagte, also es kann aber auch sein, dass der Professor auch sagt, dass es halt nicht machbar ist. Aber wobei, direkt jetzt eine Heilung irgendwo ist leider nicht möglich. Was hast du vorher gemacht bis zum Oktober letzten Jahres? Eigentlich halt auch nicht so wirklich viel, weil ich dann halt in einer Region wohne, wo wir eine sehr hohe Arbeitslosigkeit haben. Mhm. Hatte also dann öfters mal halt ABM, also so mehr Maßnahmen gehabt, wo man dann halt mehr 1-Euro-Maßnahmen, wie es jetzt halt ist, halt hat. Und hatte da halt 2-3 Maßnahmen gehabt. Und ja. Hattest du sonst irgendwelche gesundheitlichen Probleme vorher? Also ich habe eigentlich schon vom 18. Lebensjahr, also von der Charité festgestellt, halt auch eine Stoffwechselstörung, die dann halt bei mir mitunter Venenentzündung und Thrombose halt auslöst. Mhm. Aber das ist keine lebensbedrohliche also das war eine Erkrankung, die man so im Blick und im Griff haben konnte. Ja, genau. Ja. Wie gehst du jetzt mit deinem Schicksal um, dass du so jung noch bist und wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben hast, wie du es gerade gesagt hast? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich versuche einfach immer den heutigen Tag halt zu sehen. Also ich weiß, ich kann halt nicht irgendwo lange was planen, weil ich einfach nicht weiß, ja, was ist halt in einem Monat, was ist in 2 Monaten? Ja, genau. Was ist nächste Woche? Wer weiß. Genau. Ja. Und halt auch merke, dass es halt auch Phasen gibt, wo ich dann auch Tage habe, wo ich einfach nur breche und total die Schmerzen habe und nichts machen kann. Sondern kann man denn eigentlich, wenn man so ein Wissen im Hintergrund hat und so ein Damoklesschwert über einem hängt, das Sterben und der Tod, kann man da noch Tage genießen, auch wenn es einem einigermaßen dann gut geht? Es fällt einem schwer, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, weil es halt, wie gesagt, bei mir momentan dazu kommt, dass die Schmerzen halt stärker werden und auch diese Medikamente nicht mehr so anschlagen. Hast du die Schmerzen, wo hast du die Schmerzen überall? Also größtenteils halt im Bauch. Mandy, wie lebst du? Lebst du alleine? Ja. Hast du einen Freund? Nein. Also ich habe halt noch meine Eltern, die wohnen aber halt eher in einer Nachbarstadt. Habe halt auch noch eine Großmutter, die natürlich jetzt auch nur, die wohnt in meiner Stadt, die ist auch sehr betroffen, weil ich zu ihr ein sehr enges Verhältnis habe. Und es klingt irgendwo komisch, aber irgendwie haben sich da bei uns die Rollen halt vertauscht. Also ich versuche eigentlich die jetzt irgendwie noch aufzubauen und Kraft zu geben. Das ist natürlich für eine Mutter, ist es sogar für Eltern ist es schon furchtbar, wenn ein Kind unter Umständen vorher stirbt. Für eine Oma ist es natürlich noch viel dramatischer, weil es noch weiter entfernt ist in der Vorstellung. Ja, und vor allem, weil sie halt auch fast 20 Jahre meinen Opa gepflegt hat. Der war halt fast 20 Jahre querschnittsgelähmt und war tags nachts zu ihm halt da. Wie alt ist deine Oma? Die ist 71. Das heißt, da musst du sie jetzt noch trösten, damit sie nicht so traurig ist? Ja, genau. Obwohl du die Hauptbetroffene bist im Moment. Ja. Hast du dir Gedanken gemacht, wie das so in den nächsten Wochen, Monaten weitergehen soll? Also Stichwort, willst du zu Hause bleiben oder möchtest du irgendwann zum Beispiel in ein Hospiz gehen oder hast du konkrete Überlegungen? Ja, es klingt vielleicht irgendwo ein bisschen kurios und ironisch, dass man sich halt in dem Alter irgendwie diese Gedanken machen muss und gerade halt mit solchen Erkrankungen, aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe halt sehr viel ziemlich schon vorbereitet, sei es halt zum einen klar, also habe ich mir Gedanken gemacht, habe mir halt auch schon Hospize angeschaut, wo ich mir sage, also wenn es gar nicht mehr geht, dass ich da halt eine Möglichkeit habe zu wissen, wo ich halt hingehen kann. Habe auch ganz klar halt mit meiner Oma halt auch schon vereinbart, wie es halt aussieht, was ich halt will Richtung Beerdigung und solche Sachen. Das hast du für dich auch schon geregelt oder entschieden? Ja. Wie hast du das für dich entschieden, Mandy? Also ich habe zum einen eine Generalvollmacht, dass meine Oma dann halt diejenige ist, die das dann halt nachher für mich quasi halt ausführen kann, weil ich halt zu meiner Oma ein besseres Verhältnis habe als zu meinen Eltern. Ja. Hab quasi mit ihr das halt abgesprochen, hab's auch nochmal schriftlich halt irgendwo hinterlegt, wie ich es möchte. Und wir haben halt auch schon mal ein Gespräch halt bei dem zuständigen Beerdigungsinstitut dann halt irgendwo geführt. Ach so, das hast du schon mit deiner Oma zusammen geführt? Ja. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man in einem Beerdigungsinstitut sitzt und über die eigene Beerdigung spricht? Es ist irgendwie schon etwas beängstigend. Das halt schon, aber auf der anderen Seite möchte ich meiner Oma das irgendwo abnehmen. Ja, verstehe, es muss ja auch geregelt werden. Insofern, ich kann es schon verstehen und auf der anderen Seite ist es natürlich für deine Oma natürlich auch extrem traurig. Ja. Wie möchtest du das denn geregelt haben? Wie soll die Bestattung oder Beerdigung oder die Feier, wie soll die ablaufen? Also wir haben zumindest halt so vereinbart bekommen, dass ich also zum einen halt eine Feuerbestattung möchte, also eine Urnenbestattung. Ja. Wo ich auch ganz froh bin, dass wir es halt geregelt bekommen haben, dass ich dann halt dort beerdigt werden kann, wo mein Opa halt liegt, wo meine Oma dann halt aufliegen kann. Und Beerdigung halt in einem kleinen Rahmen halt, wo ich dann auch mit meiner Gemeinde halt, mit meinem Pastor gesprochen habe, dass er zum Beispiel dann halt die Rede dann hält und solche Sachen halt. Ich glaube, das, was du heute gesagt hast, dass man, wenn man sehr stark im Glauben verankert ist, dass man mit so einem Schicksal besser umgehen kann, als wenn man das nicht ist. Daraus ziehst du Kraft, wie du gerade gesagt hast. Ja, und, genau. Und auch Trost natürlich. Ja. Liebe Mandy, ich wünsche dir von Herzen noch viele, viele, viele Wochen und Monate vor allen Dingen ohne Schmerzen oder mit möglichst wenig Schmerzen. Danke. Was hast du dir noch so gewünscht jetzt für die nächsten Wochen und Monate, was du noch gerne sehen oder erleben möchtest oder überhaupt? Es sind eigentlich irgendwie kleine Dinge. Also sei es, dass ich mich halt noch mit ein paar bestimmten Leuten halt treffen möchte, die mir halt sehr nahe sind. Oder sei es einfach nur irgendwo ins Kino gehen oder halt mit jemandem essen gehen. Weil verreisen geht halt auch nicht mehr durch diese körperliche Beeinträchtigung. Ja, verstehe. dann wünsche ich dir sehr, dass diese all diese kleinen Wünsche, die du hast, noch richtig gut in Erfüllung gehen, Mandy. Danke. Alles Liebe von ganzem Herzen und auf Wiederhören. Ja, gerne. Tschüss. Ja. 0800 220 50 50, freie Themennacht haben wir heute. Und ich hatte gerade gesagt, in Deutschland ist ja das ganz große Thema zurzeit der E-Hack-Erreger. Und es sind an die 1000 Menschen erkrankt. Es wäre jetzt ein großer Zufall, aber ich frage trotzdem mal hier in die Kamera und das Mikrofon, wenn jemand erkrankt ist oder auch noch sprechen kann, wir würden gerne oder ich würde gerne mit dir sprechen, oder wenn vielleicht jemand von euch in der näheren Umgebung an EHEC erkrankt ist, dann meldet euch doch und wir können uns auch drüber unterhalten. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und weiter geht es mit Steffen, und Steffen ist 41. Hallo, ja, hallo. Hallo Steffen. Um was geht's bei dir? Ja, also ich sag mal so, ich bin seit vielen Jahren in einer Beziehung. Seit sehr vielen Jahren. Seit wie vielen Jahren? Also in der Beziehung seit 13, aber zusammen seit 17. Okay. Und ich weiß nicht. Seit 17 Jahren zusammen und seit 13 Jahren in der Beziehung? Was heißt das? Nee, anders. Nee, ich hab meine Frau halt kennengelernt über ein Verhältnis. Und es ist eben dann eine Beziehung geworden. Ach so, verstehe. Und deswegen. Mhm. Und wie gesagt, und dann, das ging so die ersten ein, zwei Jahre, war alles top. Aber dann ging es halt los. Ich bin viel unterwegs durch den Job. Mhm. Und dann halt, man chattet und trifft den und den und den oder die und die. Ja, und dann ging das Betrügen halt los. Das hat sich aber über die Jahre. Du hast sie betrogen. Ja, ja. Ja. Das hat sich aber über die Jahre so aufgebaut. Weiß nicht. Ich sagte den Kollegen schon, das ist bestimmt schon 30, 40 Mal. 30, 40 Mal schon? Ja. Warum machst du das? Ja, wenn ich das wüsste. Naja, du bist ein 41-jähriger Mann, da kann man ja mal verlangen, dass man mal drüber nachdenkt. Ja klar, aber wie gesagt, die Beziehung läuft top. Die Beziehung, also okay, fällt der Grund schon mal flach, dass die Beziehung schlecht läuft und der Sex mit der Beziehung, mit deiner Freundin? Der ist top. Der ist top, das ist nicht langweilig. Ist überhaupt nicht. Wie oft bist du denn unterwegs oder wie oft bist du zu Hause? Ich bin nur das Wochenende zu Hause. Bist du LKW-Fahrer? Ja. Ja. Aber an den Wochenenden bist du schon zu Hause? An den Wochenenden bin ich schon zu Hause, ja. Immerhin. So, Beziehung top. Sex in der Beziehung auch trotz der vielen Jahre immer noch gut und befriedigend. Ja. So. Dann müssen wir weiter nachdenken. Woran liegt es? Ja, wenn ich das wüsste. Ich habe ja schon gesagt, also ich habe schon drüber nachgedacht, vielleicht mal zum Arzt zu gehen, vielleicht, dass da irgendwas nicht normal ist, weil... Das sind das immer andere Frauen? Ja, ja. Und dadurch ist und im Laufe der Jahre ist diese Riesenzahl zusammengekommen. Ja, ja. In welchen Abständen passiert das denn so in der Regel? Das ist unterschiedlich. Mal liegen es 4 Wochen dazwischen, mal 2 Wochen. Ja. Mal, was weiß ich, mal 3 Monate. Hast du auch schon mal eine von den Frauen dann nochmal getroffen? Ja, hin und wieder, ja. Aber es ist eher selten. Eher selten. Mhm. Mhm. Die lernst du kennen übers Internet? Mhm. Übers Chatten? Ja. Ja. Beschreib mal, wie geht das so ab, wenn du eine kennengelernt hast? Wie läuft das denn so ab? Wo trifft man sich? Wer fährt zu wem? Ich denke mal, das ist der Nervenkitzel, wenn man sich so schreibt und dann... Okay, da geht was und dann man trifft sie und wo trifft man sich dann? Wo trifft man sich? Ja, in der Stadt, wo man gerade ist. Ja, wo? Bei ihr dann. Bei ihr? Meistens. Ja, ja. Sind das Frauen, die nicht verheiratet sind? Ja, ja. Ja. Dann fährst du dahin? Also ich denke mal, weil. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ja, ja, genau. Ja. Ja. Dann fährst du dorthin. Dann. Genau. Und wie lange bleibst du bei den Frauen? Ja. Wie gesagt, eine Nacht. Naja, das ist ja nicht klar. Es kann ja sein, dass du nach dem Sex sofort weggehst. Nee. Du schläfst dann auch bei den Frauen und... Ja, genau. Mein Frühstück noch zusammen? Nein. Das nicht. Machst du das während deiner Arbeitszeit? Ja, wenn ich dann Pause habe, ja. Somit bist du gut getarnt deiner Frau gegenüber? Genau. Glaubst du, dass die in irgendeiner Weise eine Ahnung hat? Irgendwas spürt? Weiß ich nicht, aber sie hat nie irgendwas angedeutet oder dergleichen irgendwas gesagt, oder? Glaubst du, dass sie froh und glücklich ist in eurer Beziehung? Ja. Also sie hat ein gutes Temperament, sag ich mal. Und ja. Ich denke mal, wenn das nicht so wäre, dann hätte sie mir das gesagt. Also. Habt ihr Kinder? Eins, ja. Wie alt? 8. Ja. Wenn du so den Sex vergleichst mit den Frauen, gut, der ist immer unterschiedlich dann, aber dennoch, wenn du das, diese sexuellen Aktionen vergleichst mit den Frauen, mit denen du fremd gehst und mit deiner Frau, wo ist der Unterschied? Der Unterschied, würde ich sagen, ist halt was anderes. Besser? Nicht besser, aber spannender? Ist halt, ja, es kribbelt halt, keine Ahnung. Mhm. Weil man weiß nicht, was kommt und dann. Wie gesagt, wenn es danach, dann da fühlt man sich auch immer so irgendwie so, warum hast du das aber und Scheiße und Mist und machst du nicht wieder. Genau, wenn du morgens die Augen aufwachst und liegst da in dem Bett von einer fremden Frau, was ist das für ein Gefühl? Da ist noch alles normal, komischerweise. Aber ach so, sobald ich dann wieder unterwegs bin, man denkt drüber nach, lässt nochmal so Revue passieren und dann so, Mist, warum hast du so ein Kack. Mhm. Dann ärgert man sich wieder drüber und sagt, nee, das machst du nicht wieder und das lässt du. Schützt du dich immer? Ja. Also immer? Ja, 100%. Mhm. Ist es vielleicht auch so ein Jagdtrieb? Ich denke, ja. Auch so ein Selbstbestätigungstrip, dass du das geil findest, dass du so viele Frauen kriegst und dass die auf dich abfahren und dass du die... Ich weiß es nicht. Könnte ja sein. Könnte, ja, aber... Ich meine, die Zahl ist natürlich umwerfend. Wenn diese Zahl deine Frau erfahren würde, was würde dann passieren? Dann wäre alles aus. Radikal. Radikal. Verständlicherweise. Ja, das sehe ich auch ein. Und ich weiß auch, dass ich da was ändern muss. Wie oft hast du denn, oder überhaupt anders gefragt, hast du es schon mal versucht, diese Sache sein zu lassen oder zumindest zu reduzieren? Ja. Wie lange hast du es ausgehalten? Wie lange ging das? 3/4 Jahr. Mhm. Und dann? Und dann ging es wieder los. Da haben wir gedacht, ach komm, und ach, das eine Mal noch. Und ja, dann waren wir wieder drin. Wenn du am Wochenende nach Hause kommst, freust du dich auf deine Frau? Ja. Und im Alltag läuft die Ehe, wie läuft die Ehe im Alltag? Ja, wir sind nicht verheiratet. Ja gut, die Beziehung, entschuldige, ja. Das läuft alles top. Mhm. Ich meine, okay, jeder zupft sich mal, aber ja. Das ist alles noch normal. Ja. Also Steffen, das ist ja schon heftig. Wenn da überhaupt nicht irgendeine Kritik an deiner Beziehung zu finden ist, an deiner Sexualität, dann könnte man dir jetzt vorwerfen, du gehst einfach deinem plumpen, primitiven Trieb nach, ab und zu auch mal im anderen Töpfchen zu naschen. Das ist natürlich die Vereinbarung, wenn man zusammen ist, dass man das nicht tut. Ich fände es ja jetzt fast schon verständlich, wenn du mir gesagt hättest, ja, der Sex mit meiner Freundin ist nicht mehr so doll, daher kommt das. Das kann man ja irgendwo dann eher noch nachvollziehen. So klingt es ja wirklich nur nach Lust und Laune. Ich habe einfach Bock drauf gemacht. Wie gesagt, das wäre vielleicht auch eine Entschuldigung für mich dann, aber ist halt nicht so. Deswegen verstehe ich halt selber nicht, warum das dann... Warum es jedes Mal, wenn ich mir sage, nee, das machst du nicht, und dann, ach komm. Wenn ich jetzt sagen würde, aber das hast du gerade schon beantwortet, wenn du das deiner Frau beichten, deiner Freundin beichten würdest, wäre alles vorbei. Dann wäre alles vorbei. Mhm. So, was gibt es jetzt zu tun? Es kann ja nicht so weiterlaufen. Das ist richtig. Das kann nicht so weiterlaufen. Es ist jetzt jahrelang so gelaufen. Du musst jetzt was unternehmen. Wenn du das alleine nicht schaffst, das zu unterbinden, würde ich dir wirklich, du hast es gerade ja auch schon angesprochen, was Therapeutisches empfehlen, um dir selbst auf die Schliche zu kommen, was das ist, warum du das tust. Das ist das Einzige, was du tun kannst, um vor dir selbst noch ein bisschen dir in die Augen gucken zu können. Ja. Denn wenn du deine Freundin so liebst und das alles gut ist, begehst du ja ein unglaubliches Unrecht ihr gegenüber. Ja, auch meinem Kind gegenüber. Auch deinem Kind gegenüber, genau. Das heißt, es muss sofort jetzt die Notbremse gezogen werden. Bist du noch da? Ja, klar. Klang gerade so seltsam. Denk drüber nach. Steffen, ich verbinde dich erstmal, das heißt, meine Psychologin ruft dich jetzt mal an. Ich finde, das ist ein Fall für eine Beratungsstelle. Okay. Andererseits musst du es wirklich dann aber auch sofort und konsequent machen, sonst sehe ich das schwarz für eure Beziehung. Dann ist immer noch die Frage, wie du mit diesem Wissen dann weiter an der Seite deiner Freundin leben kannst. Ich meine, es ist nicht ein Fehltritt, es sind nicht zwei Fehltritte, es sind Dutzende von Fehltritten. Das ist ja das, wo ich mir jetzt gesagt habe, weil ich höre die Sendung fast jeden Abend. Da habe ich mir gesagt, ey, irgendjemand muss dir doch helfen können, vielleicht. Weil irgendwo ist es nicht normal, das weiß ich ja selber. Ja, natürlich. Soweit waren wir ja schon mal, dass du jetzt Hilfe kriegen sollst. Aber ich sagte gerade, wie wirst du, selbst wenn du dich jetzt ab heute änderst, wie wirst du dann mit diesem Gewissen, das du mit dir rumschleppst, neben deiner Freundin leben können? Tja. Das weiß ich nicht, ich könnte es nicht. Ich weiß es auch nicht. Deswegen habe ich darüber nachgedacht, okay, man muss zum Arzt. Du hast extrem, weißt du, dass du extrem hoch gepokert hast die ganze Zeit. Wie bescheuert. Du hast eine tolle Frau, du hast ein Kind. Ihr seid so lange zusammen und ihr seid immer noch glücklich und der Sex funktioniert und du gehst ständig und ständig und ständig fremd. Ist doch Wahnsinn. Das ist richtig. So, jetzt ruft dich meine Psychologin, die Magdalena, an. Steffen. Und da geht's jetzt in Richtung Beratung und was ja sonst, was du sonst noch machen könntest, okay? Ja, prima. Alles gut, du legst auf und wir melden uns gleich. Jo, danke. Tschüss, ciao. 1.26 Uhr haben wir, meine Lieben, und ich sage euch jetzt unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche ist unser Wochenthema folgendes. Das Thema heißt, etwas hat mich entstellt. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich selbst als hässlich empfinden oder von anderen als hässlich empfunden werden. Also zum Beispiel aufgrund einer Krankheit, eines Unfalls, vielleicht auch aufgrund einer missratenen Schönheitsoperation oder vielleicht sogar wegen einer Selbstverstümmelung. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über das Thema etwas hat mich entstellt, dann meldet euch schon mal an unter domian@wdr.de. Das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht und ich begrüße sehr herzlich den Thomas und der Thomas ist 46. Hallo Thomas. Hallo Thomas. Ja. Hörst du mich? Hallo Jürgen, ja, ich höre dich. Ich habe gerade den Fernseher leiser gemacht. Sehr gut. Und was geht's bei dir? Ja, mir geht's nicht so gut. Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr Alkoholiker. Ich habe schon etliche Entgiftungen hinter mir und ungefähr 10 Entgiftungen. Und ich habe jetzt Angst, wenn ich jetzt wieder in die Klinik gehe vor der nächsten Entgiftung. Steht das an? Ich muss gucken, ob die für mich ein Bett frei haben. Ich wohne ja hier in Köln und ich muss dann nach Meerheim wieder hin. Nach Meerheim? Ja, und ich habe schon Angst und ich habe auch schon fast sozusagen die Kündigung gekriegt vom Vermieter. Ja. Warum hast du so eine große Angst vor dem Klinikaufenthalt? Ja, weil ich schon so viele Entgiftungen gemacht habe und ich kriege auch, so wie ich das vom Nachbar gehört habe, Krampfanfälle. Wie war denn die letzte Entgiftung? Einmal hat sogar hier in der Wohnung von mir mein Herz ausgesetzt und ein Nachbar, der musste mich wieder zurückholen, bis der Krankenwagen und der Notarzt da war. Deshalb habe ich tierische Panik. Wie lange dauert denn so eine Entgiftung? Na, ich habe letztes Mal habe ich 21 Tage gemacht. Und nach diesen 21 Tagen, wie ist es dir da gegangen? Ach, da muss ich sagen, es ging mir sehr gut. Da habe ich auch eine Frau kennengelernt. Zweieinhalb Monate war ich da wirklich trocken. Ich habe nur Cola, Kaffee getrunken, Fanta und alles. Ja, und da haben wir hier einen Wohn gehabt. Also der hat bei mir gegenüber gewohnt, ein Nachbar. Ja. Und der hat mir meine Freundin einfach ausgespannt. Und das liegt jetzt schon über anderthalb Jahre her. Dann hast du wieder gesoffen. Ja, und das ist nicht zu knapp. Naja, so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt sag mir mal, erzähl mir mal, du hast gesagt, seit dem 15. Lebensjahr. Das ist ja Wahnsinn. Du bist jetzt 46. Ja, ich weiß. Und du sagst, nicht zu knapp. Welche Mengen, muss ich mir vorstellen, trinkst du am Tag? Also am Tag so zwischen 10 und 18 Flaschen. Bier. Und ja, Bier und zwischendurch auch mal, naja, Flasche Korn, ne? Ja, komm, sag alles. Jetzt Karten auf den Tisch. Eine Flasche Korn kommt auch noch dazu. Ja, mindestens. Heute habe ich nur Bier getrunken. Wie viel Bier hast du heute getrunken? Heute sind es jetzt, bis jetzt habe ich eine aufgemacht, 14. 14 Flaschen. Mhm. Und früher habe ich auch noch gekifft. Und noch zwischendurch meine Nase genommen. Ja, also Kokain auch noch? Ja, mhm. Und ich bin also fix und fertig. Ich bin nur noch 63 Kilo. Thomas, wie lange in deinem Leben, seitdem du 15 bist, wie lange warst du, was war die längste Zeit, wo du ohne Drogen und Alkohol gelebt hast? Ja, das waren die 2,5 Monate. Ach, nur diese 2,5 Monate, obwohl du so viele Entgiftungen gemacht hast? Ja, die 21 Tage, weil ich war früher ja auf der Straße und da ist ja Alkohol immer angesagt. Ne? Nach den anderen Entgiftungen, die du vorhin angesprochen hast, bist du dann sofort wieder rückfällig geworden? Ja, leider. Warum? Ich weiß es selber nicht. Ich weiß, das ist alles hier Kopfsache, so wie die Ärzte das sagen. Aber sobald ich irgendwelche Probleme habe, irgendwelche Briefe reingeflattert kommen, dann ist sofort bei mir Ende. Du hast es gerade schon gesagt, du wiegst nicht mehr viel? Nee. Wie geht es dir denn körperlich sonst? Ja, also ich kann schlecht laufen. Meine Beine machen auch nicht mehr so richtig mit. Was macht die Leber? Leberwerte? Ja, die Leber, die ist schon sozusagen halb im Eimer. Ne? Mhm. Aber wenn ich nachts die Stimmen nicht hören würde, dann würde es mir besser gehen. Und Panikattacken und alles. Du hörst nachts Stimmen? Ja. Wenn du, auch wenn du so viel getrunken hast? Ja. Das ist ja so viel, was du da trinkst. Da kommt ja einige Kohle auch zusammen, wenn man das auf einen Monat hochrechnet. Ja. Wie finanzierst du das? Ja, zwischendurch gehe ich mal betteln. Ne? Mhm. Also am Dom, ne? Ja, am Kölner Dom. Ja. Ja. Und du hast aber jetzt, sagst du, noch eine eigene Wohnung. Ja, ich habe nur ein möbliertes Zimmer, aber wie gesagt, ich habe schon so... Oh, Entschuldigung. Ich habe schon so halbwegs die Kündigung drin. Ja. Hast und du noch... Der Vermieter wollte, dass ich jetzt nochmal eine Entgiftung mache, weil er will mir helfen, aber ich weiß nicht, ob ich dann auf die packen. Ach, das ist ja interessant. Das heißt, der Vermieter ist doch ein netter Mensch und will dir nochmal eine Chance geben und sagt, geh nochmal zur Entgiftung, vielleicht schaffst du es ja dann. Ich weiß nicht. Aber so sagt der Vermieter das zu dir. Mhm. Mhm. Wenn du das nicht machen würdest, gehen wir mal den Fall, spielen wir mal den Fall durch, wenn du es nicht machen würdest. Kann man ja damit rechnen, dass du nicht mehr lange lebst. Ja. Kann man damit rechnen, muss man damit rechnen, dass du obdachlos wirst? Ja, ich habe auch irgendwie schon irgendwie keinen richtigen Lebensmut mehr, ne? Erinner dich doch mal, Thomas, an die letzte Entgiftung, als du rausgekommen bist, an diese 2,5 Monate. Ja. Da hast du zu mir gesagt, da ging es dir recht gut und hast nur Cola und Fanta und sowas getrunken. Ja, und da habe ich auch 4-5 Mal am Tag gegessen, also weil ich sonst nicht esse. Mhm. Kuchen und sowas habe ich mir reingezwungen. Wenn du an diese paar Wochen, aber immerhin, das sind ja wichtige Wochen, das war ja ein Erfolgserlebnis, du hast das ja geschafft. Ja. Und offensichtlich ist das eine schöne Erinnerung, wenn du daran zurückdenkst. Ja, das ging mir sehr gut, ja. So, diese Erinnerung, Thomas, die musst du jetzt als Motivation für dich nehmen, eine neue Entgiftung anzugehen, damit du danach so ein Gefühl wieder hast. Ja, aber ich habe die Kraft nicht mehr. Ich glaube schon, wenn du dich entscheidest dafür, hast du die Kraft. Das glaube ich. Du bist erst 46 Jahre alt, du hast ziemlich viel krasse Sachen, du hast krasse Sachen erlebt. Ja. Aber es ist noch nicht so weit, dass du sagst, ich bin reif für den Friedhof. So weit ist es, weiß Gott, noch nicht. Ich weiß es. Nimm den allerletzten Zipfel Hoffnung. Und dieser Zipfel sind diese 4 Wochen, an die du dich erinnern kannst, die damals gut waren. So soll es wieder werden und so wird es auch wieder werden, wenn du es willst. Und dann werden das nicht nur 4 Wochen, sondern 4 Jahre und 10 Jahre und 20 Jahre. Okay. Vielleicht ist das, Thomas, vielleicht ist das jetzt wirklich die allerletzte Chance in deinem Leben, nochmal zu einem für dich auch vernünftigen und schönen Leben zu kommen. Denn das, was du ja jetzt hast, ist Gosse. Ich weiß. Das ist Gosse, das ist gar nichts, das ist grauenhaft. Du bist unglücklich dabei, ruinierst deinen Körper und alles ist letztendlich schrecklich. Mhm. Wie schnell kann man denn das einleiten mit der Entgiftung? Ja, da muss ich erst mal fragen, ob da ein Bett frei ist. Kann man nicht in so einem akuten Fall einfach sich einweisen lassen? Ja, das kann man schon, aber im Augenblick ist meine Hausärztin im Urlaub und nach einer anderen Ärztin geht es nicht hin. Klingt mir ein bisschen wieder wie eine Ausrede. Die soll ja gar nichts anderes machen, die andere Ärztin oder der andere Arzt. Die sollen die nur einweisen. Nein, ich werde es versuchen. Lieber heute als morgen. Lieber morgen als übermorgen. Ich weiß es. Das ist deine letzte Chance, Thomas. Ich weiß es. Aber ich meine manchmal, mein Leben ist nichts mehr wert. Du hast es schon ziemlich kaputt gemacht, das stimmt. Ja, das ist ja so. Ich helfe anderen Leuten und wenn ich mal Hilfe brauche, ist kein Arschloch da. Also wir beide unterhalten uns jetzt schon mal. Dann wird dich gleich... Ja, das ist auch gut für dich. Ja, und gleich wird dich meine Psychologin auch nochmal anrufen. Okay. Und das machen wir alles auch sehr gerne für dich, aber du musst dann auch mitmachen. Ja, okay. Sag mir mal eine Sache noch. Stell dir mal vor, du schaffst es, aus diesem Sumpf rauszukommen. Auf was würdest du dich freuen, was dann so wäre, was dann sein könnte? Ja, dass ich erstmal wieder richtig mit meinen Beinen laufen kann und dass ich wieder richtig essen kann, das wäre ich froh. So, das ist doch ein Ziel. Weißt du, man kommt überall, in jeder Lebenssituation nur weiter, wenn man sich erstmal ein großes Ziel setzt, wo man hin will, und da muss man kleine Schritte machen und diese kleinen Schritte immer wieder versuchen, auch wenn es mal einen Rückfall gibt, aber man muss es wieder versuchen. Ich versuche das. Du versuchst es. Du musst es versuchen. Ich will mir jetzt ein bisschen Mut zu. Du musst es machen und ich glaube fest daran, dass du das schaffst, wenn du für dich sagst, ich will es. Wenn ich es geschafft habe, ich melde mich dann auch mal Da bitte ich aber sehr drum. Das musst du mir versprechen. Ich verspreche es dir. Sehr gerne. So, Thomas, jetzt legst du auf und die Magdalena, das ist meine Psychologin, die ruft dich jetzt auch nochmal an, kann nochmal ein bisschen mit dir reden und alles Weitere musst du dann machen. Okay. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Ja, tschüss. So, wir machen weiter mit Jenny und Jenny ist 26. Guten Morgen, Jenny. Guten Morgen. Hallo, Jenny. Um was geht's bei dir, Jenny? Also bei mir ist ziemlich viel verquert. Was ist denn verquer? Also im Prinzip geht es darum, dass ich eigentlich jetzt gerade mit jemandem zusammen bin seit 3 Jahren. Mhm. Aber diese Beziehung darauf basiert, dass er halt depressiv ist und Darauf basiert die Beziehung, dass er depressiv ist? Ja, also das Ding ist, ich habe damals für ihn meinen 4-jährigen Freund verlassen. Deinen Ferienfreund? 4-jährigen. Also 4-jährigen Freund. So. Genau, wir haben auch zusammen gelebt und ich hatte den damals kennengelernt. Mhm. Und dann habe ich das alles abgebrochen, weil ich ja mit ihm zusammen sein wollte, weil er das Gefühl vermittelt hatte. Und dann relativ nachdem das alles dann so für mich geklärt war, gab es für ihn dann diesen Cut, dass er auf einmal nicht so konnte. Und zu Beginn dieser Beziehung hatte er dann schon 3-4 Monate sich sehr, sehr wenig gemeldet, was mir schon immer sehr merkwürdig vorkam, aber ich habe mir halt nichts dabei gedacht. Und dann im Januar 2009 haben wir uns dann wieder mehr gesehen und dann auf einmal erzählt er mir, hat er halt seinen Job verloren und er studierte damals noch. Mhm. Und ich war auch noch in der schulischen Ausbildung, danach in der studentischen Ausbildung, habe ihn dann halt von meinem Geld jeden Monat mindestens mal 150 abgedrückt seit 2009. Mhm. Aber du hast gerade das Wort Depression gebraucht. Ist ja gebraucht. Ja, genau. Das war dann, eine Depression war am Anfang nicht so präsent. Er hatte wohl damals, wo er mit mir zusammenkam, schon Depression, hat er mir nicht erzählt. Und das nahm dann einen sehr schlimmen Lauf, so Ende 2009, wo er dann auch in der Psychiatrie war und sich immer weniger gemeldet hatte. Mhm. Also richtig pathologisch, er wird ja auch behandelt und war in einer ärztlichen Behandlung deshalb. Mhm. Genau. Wie alt ist er eigentlich? 32. Mhm. So 3 Jahre bist du mit ihm zusammen. Denke ich. Ich weiß absolut nicht, wie die andere Wahrnehmung ist, weil ich, wie gesagt, jetzt de facto seit 4-5 Monaten gar nichts mehr von ihm höre. Mhm. Weil aufgrund von Geldproblemen halt Internet und Handy abgestellt worden ist. Wo wohnt er denn weit von dir entfernt? Nee, das sind 68 Kilometer. 68? Ja, ist eigentlich ein Witz. Könnte man ja mal hinfahren, gucken, was los ist. Ja, aber... Was aber? Ich würde es mich nicht trauen, ich traue mich auch nicht mehr anzurufen. Ich schreibe echt E-Mails und SMS, obwohl ich weiß, ich keine Antwort kriege. Vielleicht will ich das auch irgendwo. Mhm. Weil du willst keine Antwort haben von ihm, hören von ihm. Ja, eigentlich schon, aber das Ding ist ja immer, also am Anfang, also vor den 3 Monaten, immer wenn ich eine Erklärung wollte, kam dann auch die passende Erklärung, ne? Es lag immer an dieser Erkrankung und alles sehr toll und alles sehr gut. Mhm. Und das hat mich natürlich weiterreißen lassen, weil er weiß auch ganz genau, ich habe halt auch eine scheiß Vergangenheit. Also vor diesem... Du weißt aber gar nicht, wie es ihm, was er im Moment macht. Du weißt nein! Du weißt nicht, ob er eine Arbeit hat? Nee, definitiv wird er sie nicht haben, weil bis vor 3 Monaten war ja alles bei ihm kurz vom Bankrott. Und deswegen habe ich ja jetzt noch mal was überwiesen, aber ich weiß nichts, ich höre nichts. Wann hast du das letzte Geld überwiesen? Vor einem Monat. Vor einem Monat? Mhm. Wie viel Geld? 350. War das jetzt vor einem Monat einmalig oder den Monat davor auch nochmal? Nein, das Ding ist, ich studiere jetzt und habe halt nochmal weniger Geld, vorher war ich in der Erzieherausbildung. Mhm. Also war das mal nochmal so ein einmaliger Betrag, diese 300 Euro? Genau, davor habe ich immer, also ich habe 2008 bis, sagen wir mal, 2009 regelmäßig mindestens 150 überwiesen jeden Monat. Das ist ja Wahnsinn, wo du selbst wenig Geld hast. Ja, ich weiß. Jetzt lass mich mal ganz blöd fragen, was soll das Ganze eigentlich? Wieso machst du nicht einen Cut und sagst Schluss aus? Irgendwie, es scheint nicht funktionieren. Ich bin nicht das Geldinstitut, ich bin auch keine Krankenschwester und er hat ja offensichtlich kein Interesse an dir. Wieso kümmerst du dich überhaupt noch darum? Naja, weil ich es irgendwie klar, also keine Ahnung, ich denke halt vielleicht, weil es wirklich stimmt, dass es von der Erkrankung kommt, weil, keine Ahnung, ich hatte halt auch, wie gesagt, 5 Jahre lang da und da von einem Freund, der an Schizophrenie erkrankt ist und sich auch umgebracht hat, und das weiß er auch vielleicht, keine Ahnung. Gab es denn mal in diesen 3 Jahren mal gut eine gute Phase, wenn auch ja, aber immer nur, das waren vielleicht 1 Monat, 2 Monate und dann, die waren wirklich dann immer voll schön und dann. Aber jetzt frage ich nochmal, jetzt habt ihr euch so lange nicht gesehen, du kriegst überhaupt keinen Kontakt zu ihm und er meldet sich überhaupt nicht bei dir. Hat er denn irgendwann mal eine Aussage über euch gemacht? Hat er gesagt, was er... Er hat mir auch gesagt, dass er mich liebt. Also, das ist es ja. Also. Ja, das hat er gesagt. Hat er auch eine... Ja. Wann hat er es gesagt, das letzte Mal? Das war dieses Jahr. Mhm. Hat er was gesagt, wie das weitergehen soll mit euch beiden? Ja, nee, also das Ding ist ja, ich hatte ja damals rausbekommen, dass er parallel neben mir eine andere Freundin hatte. Ach so, das auch noch? Ja. Das wird ja immer schöner. Ja, und er hat es halt auch mit der Erkrankung erklärt, die er hat. Naja, gut. Also alles kann man nur auch nicht mit der Erkrankung erklären. Wegen mangelnder Abgrenzung. Was willst du denn von diesem Mann noch? Nochmal gefragt. Ah ja, das, was am Anfang mir erzählt worden ist, was ich damals auch meine Beziehung aufgegeben habe. Was du damals aufgegeben hast? Ja, ich habe ja damals, also mein damaliger Ex-Mann ist verstorben. Danach war ich mit jemandem auch 4 Jahre lang zusammen, mit dem ich auch zusammen gewohnt habe. Und aufgrund des Todes war ich eh ein bisschen durcheinander und keine Ahnung. Und dann habe ich den halt währenddessen kennengelernt. Und dann habe ich halt alles abgebrochen von heute auf morgen. Ich verstehe, das heißt, das, was du damals hattest, hast du ja aufgegeben. Ja. Und das war gut. Ja, im Prinzip suchst du sowas wieder. Im Prinzip, denke ich mir. Aber ich finde, nach 3 Jahren muss man ja auch kapieren, dass man das nicht erzwingen kann. Und dass es offensichtlich mit diesem Mann nicht so funktioniert. Ich erzwinge ja noch nicht mal, was ich meine. Ich melde mich ja noch nicht mal. Also, ne, also ich könnte ja offensiver vorgehen. Das stimmt, ja, du erzwingst es nicht, aber du kannst nicht loslassen von ihm. Nee, weil ich nicht verstehe. Weil du nicht verstehst? Ja, ich kann es mir nicht erklären, warum man sowas mit jemandem, also warum man das dann macht, also wenn er wirklich, also... Weißt du, Jenny, vielleicht muss man auch nicht immer alles verstehen, sondern man sieht letztendlich nur das Resultat. Ich glaube, dir ging es auch nicht viel anders, wenn du es wirklich alles nachvollziehen könntest. Ja, vielleicht. Aber kommt es nicht darauf an, was ist und wie sich die Situation zeigt und dass man daraus eine Konsequenz zieht? Gut, wenn du es verstehen willst, dann ordne es für dich ein, dann hat es alles mit seiner Erkrankung zu tun. Wenn dir das hilft. Vielleicht ist das gar nicht der Fall, aber so könntest du es dir, vielleicht kannst du ja vielleicht dir eine Brücke bauen. Ja. Du weißt aber auch nicht, ob der regelmäßig Medikamente nimmt, ob der regelmäßig zum Psychiater geht, weißt du alles gar nicht. Nee, macht er ja nicht, weil er keine Versicherung mehr hat. Ach so. Seit Januar. Ist da auch so ein bisschen Mitleid im Spiel, dass du ihn nicht ganz fallen lassen möchtest? Ja, ich denke, es erinnert mich einfach an meine Vorgeschichte. Ich meine, er weiß es ja auch. Es ist ja nichts anderes. Ich erlebe das wieder, was ich damals erlebt habe mit meinem anderen Ex-Partner, wo er an Schizophrenie erlitt und wir uns auch, keine Ahnung, und im Endeffekt der Selbstmord, dann ist das ja nichts anderes. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht übertrage, keine Ahnung. Mhm. Hast du Angst, dass er sich was antut und du dir dann irgendwie Vorwürfe machen würdest? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe ein grundlegendes Bedürfnis, da an dieser Sache dran zu bleiben. Ich meine, ich überweise blind solche Sachen, obwohl ich... Ja, das mit dem Geld finde ich Wahnsinn, ehrlich gesagt. Du bist eine Studentin, hast selbst wenig Geld und dann 300 Euro ist ja schon ein Batzen Kohle. Ja, deswegen verstehe ich es auch nicht, weil ich denke mir so, das macht man doch nicht, also um jemanden zu verarschen, Ich glaube, also jetzt so ganz, ganz neutral von außen gesagt, sage ich dir, lass los, lass es sein, überweise kein Geld mehr, kümmere dich nicht mehr drum. Du hast wahrscheinlich schon so viel getan, mehr kannst du so nicht tun. Aber ich glaube, dass so einfach der Rat funktioniert nicht bei dir. Insofern ist das schon ein schwieriges Problem, was du mit dir da auch hast. Ja. Deshalb würde ich gerne meine Psychologin dazu ziehen. Ich vermute mal, dass es schon in Richtung Beratung geht, dass du, wenn auch keine Therapie, aber doch die eine oder andere Beratung aufsuchen solltest, um da eine klare Linie für dich zu finden. Aha. Ja? Dann würden wir dich erstmal zurückrufen, Jenny. Einverstanden? Okay. Magdalena ruft dich zurück und ich hoffe, dass wir dir ein bisschen helfen können. Das würde mich sehr freuen. Okay, danke überhaupt fürs Zuhören. Sehr gerne. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 0800 220 5050 und hier ist die Susanne und die ist 42 Jahre alt. Susanne, hallo. Hallo. Susanne, weswegen rufst du an? Ja, also ich habe gestern, oder beziehungsweise ich habe ja schon öfter deine Sendung gesehen und ich habe gestern auch eine Frau erlebt oder beziehungsweise gehört bei dir, der es nicht so gut ging, die vergewaltigt worden ist in der Ehe oder in der Beziehung und so weiter. Und da wollte ich eigentlich mal anrufen, weil ich habe Ähnliches erlebt oder ganz Schlimmes erlebt und ich wollte den Frauen eigentlich Mut machen, so ein bisschen, dass es immer irgendwie weitergeht. Ja, also du bist raus aus dieser Beziehung jetzt. Ich bin raus aus der Beziehung. Seit wie lange schon? Jetzt ungefähr seit fast einem Jahr jetzt. Und wie lange warst du in dieser Beziehung drin? 2,5 Jahre. Und ich war vorher schon mal verheiratet, 10 Jahre, und da habe ich Ähnliches erlebt, bloß mit dem zweiten Mann. Ich bin eigentlich in eine Therapie gegangen, um das Trauma der ersten Ehe aufzuarbeiten, habe dort einen Mann dann kennengelernt und mir ist noch Schlimmeres danach passiert. Mhm. Ja, und, erzähl mal ein bisschen, was dir passiert ist in dieser letzten schlimmen Beziehung. Was ist geschehen? Also dieser Mann, ich wusste das vorher nicht, der ist ganz, ganz stark alkoholabhängig gewesen und er hat mich geschlagen. Er hat mich mit dem Messer bedroht, er hat mir sogar das Messer an die Kehle gehalten, er hat mich gewürgt bis zur Besinnungslosigkeit. Wenn ich dann in Ohnmacht gefallen bin und wieder zu mir kam, hat er mir auf den Kopf uriniert. Er hat mir nur gedroht, es war am Schluss so schlimm, dass ich mir nicht mal mehr getraut habe, irgendwas zu essen, weil wenn ich ihm auf dem Teller aus Versehen mal geguckt habe, gar nicht, es war ja kein Futterneid oder irgendwas, dann fing er an, hat mir mit der Gabel in den Oberschenkel gestochen oder mit dem Messer in Fuß rein, lauter solche Sachen. Das Endergebnis war letztendlich, er war wieder so betrunken, hat mich geschlagen, hat mich dann auch nachts bei minus 16 Grad, ohne Jacke, ohne alles, ohne Medikamente, die ich lebensnotwendig brauchte, vor die Tür gesetzt. Ich wurde zusammengeschlagen von ihm und ich saß ja ohne Geld und so. Ein Busfahrer hat mich dann Notfall mitgenommen ins nächste Krankenhaus, dort war ich zur Erstversorgung und von da aus bin ich dann ins Frauenhaus. Mhm. Also, ja. Ist dann die Trennung von ihm reibungslos verlaufen? Danach? Es ging ja ziemlich schnell. Er hat noch versucht, mich irgendwie ausfindig zu machen, konnte es aber nicht, weil es alles anonym war mit dem Frauenhaus. Mhm. Er hat versucht, über meine Mutter an mich ranzukommen. Gott sei Dank ist ihm das nicht gelungen, weil meine Mutter dicht gehalten hat. Hast du ihn angezeigt? Nein, aus Angst. Ich lebe heute, also ich habe dann ein halbes Jahr in dem Frauenhaus gelebt, habe dort eine Frau kennengelernt, der es auch nicht so gut ging. Und ich habe eigentlich schon alles aufgegeben gehabt, weil ich hatte ja keine Wohnung und gar nichts mehr. Ja, du hast ja die Wohnung in dieser Nacht verlassen und konntest dann nie wieder zurückkehren. Naja, was heißt, das war noch nicht mal meine Wohnung. Er hat sich vorher auf Deutsch gesagt bei mir eingenistet. Ich wusste nicht, dass er eine Wohnung hatte. Hm. Er hat immer gesagt, er hat bei seiner Mutter gelebt und so weiter. Und nachher kam raus, er hat eine Wohnung, bloß die war ohne Möbel. Bloß, es war so gewesen, er hat mein Konto immer wieder abgeräumt. Ich kam in Mietschulden rein, ich kam in andere Schulden rein. Hm. Aber diese Wohnung, haben wir zum Verständnis, das war deine Wohnung. Das erste war meine Wohnung. Die habe ich dann verloren und bin mit in seine eigentlich möbellose Wohnung rein und dort hat er mich dann rausgeschmissen. Das heißt, wie lange hast du in dieser fast möbellosen Wohnung gewohnt? Auch fast ein halbes Jahr dann am Schluss. Was heißt fast möbellos? Was war denn, wie groß war die, wie viel Zimmer? Das war ein Zimmer. Und was stand da drin? Ja, es war nichts weiter als ein kaputter Schrank, ein Kühlschrank und eine Matratze. Durftest du auch auf der Matratze liegen? Ja, das durfte ich. Aber es war eben auch so, er hat mir vorgeschrieben, wann ich zu schlafen habe, wann ich zu essen habe. Und ich bin diabeteskrank, muss ich dazu sagen. Ich war eigentlich auf Essen angewiesen. Ich habe dann von Zucker einfach nur gelebt. Das ist ja unglaublich, was du alles erzählst. Ich gehe davon aus, dass es dann auch zu Vergewaltigungen gekommen ist. In dieser Ehe, es war ja keine Ehe, in der Beziehung ist es nicht zu Vergewaltigung, Gott sei Dank, gekommen. Das war mir in der ersten Ehe passiert. Ich sag's jetzt mal so, er konnte nicht, weil er eben ständig auch betrunken war. Mhm. Dadurch konnte es nicht. Aber wenn der so heftig mit dir umgegangen ist, wie du es gerade beschrieben hast, mit der Gabel in den Oberschenkel stechen, dich besinnungslos würgen, gab es denn da nicht hin und wieder dann auch ernsthafte Verletzungen? Ja, natürlich, klar. Also am Schluss ist es ja so gewesen, als ich dann an dem Tag rausgeschmissen wurde von ihm, also der ganze Unterleib, es war alles blau, ich hatte das blaue Kinn, ich hatte blaue Augen, ich hatte überall Schürfwunden, ich konnte mich fast ein Vierteljahr nicht richtig bewegen vom Genick her, weil das alles verzogen war da. Ne? Aber also, das war ja vorher, solche schlimmen Sachen waren ja vorher auch passiert. Warst du da mal bei einem Arzt gewesen? Deshalb? Nein. Warum? Weil ich auch das Geld für die Praxisgebühr und sowas alles gar nicht hatte, hat er ja alles versoffen und er hat ja mit meiner Karte gelebt. Also mit meiner Scheckkarte. Der Gesundheitskarte. Mit der EC-Karte. Ah ja, verstehe. Mit der EC-Karte. Genau. Ich bin ja auch ohne Geld raus, ohne Personalausweis, ohne alles dort. Ich bin nur mit einem Rucksack ohne Jacke bei minus 16 Grad raus. Ich verstehe. Lebst du jetzt anonym irgendwo? Ja. Das heißt, du hast immer noch Angst, dass der dich ausfindig macht? Ja, ich habe jetzt also praktisch Auskunftssperre beantragt oder habe die Auskunftssperre schon, lebe anonym. Er hat versucht, über meine Mutter ranzukommen, irgendwie an Adressen und so weiter, weil er noch Post von mir gekriegt hat. Irgendwie jetzt versucht er das eben, dass er mir die Post unbedingt aufzwängen will, weil da auch was vom Gericht und sowas alles dabei ist. Mhm. Da habe ich dann wirklich anonym an seinen Betreuer geschrieben, habe den Brief ganz woanders reingesteckt und habe dort auch nochmal geschrieben, dass ich nicht mal in diesem Bundesland lebe, sondern noch wieder woanders reingesteckt. Ich habe wahnsinnige Angst. Nach wie vor hast du nicht die Kraft, den vor Gericht zu bringen? Nein. Warum hast du das überhaupt 2,5 Jahre, dieses Martyrium, ausgehalten? Ja, am Anfang war es so, ich konnte nicht alleine sein. Gut, okay, das war dann, irgendwann kam es dann, dass es sich umgewandelt hat in Angst. Er hat zwar immer gesagt, aus dieser Wohnung, wenn es dir nicht passt, du kannst mich jederzeit rausschmeißen und sowas alles, aber im gleichen Moment kam auch wieder der Satz, aber wenn du das machst, bringe ich dich um. Und er hatte so eine Wahnsinnskraft, es war am Schluss so schlimm, dass er, wenn er irgendwo was repariert hat oder ich ihm irgendwas im Kaffee kochen sollte, es kam immer bloß der Satz, du bist zu blöde zu allem. Ich habe schon richtig gezittert und Schweißausbrüche gekriegt, wenn ich ihm nur einen Schraubenzieher irgendwie hingehalten habe, weil er gesagt hat, du bist zu doof, das ist verkehrt rum, das ist nicht der Richtige und alles sowas. Ne? Also das heißt, wenn der dich da in der Nacht bei minus 16 Grad nicht rausgeschmissen hätte, wärst du vielleicht immer noch da? Ich glaube, ich hätte es gar nicht überlebt. Er hätte irgendwann ja so ausgerastet, weil, wie gesagt, er hat es damals, als ich dann besinnungslos war, wo er mich so gewürgt hat, hat er im rechten Moment noch die Kurve gekriegt, weil ich irgendwie um mich getrampelt habe. In den letzten Wochen. Da hat er noch von mir abgelassen, aber gut, ich habe die Polizei nicht mit eingeschaltet, aber das Krankenhaus hat gesagt, wenn sie bei dem Typ jetzt nicht rausgegangen wären, es war 5:45 irgendwann, wären sie nicht mehr. Du hast ja 2,5 Jahre, wie gesagt, ein Martyrium mitgemacht. Du hast Angst um dein Leben gehabt. Du hast in furchtbarer Angst gelebt die ganze Zeit. Ja. Das ist ja wie ein Trauma, was man da erlebt. Das wirkt ja alles jetzt noch mit Sicherheit nach. Es ist ja noch gar nicht so lange her. Wie geht es dir denn heute seelisch, psychisch? Ich habe mich Gott sei Dank stabilisiert. Ich habe im Frauenhaus gelernt, es waren sehr, sehr schwierige Zeiten, auch im Frauenhaus, denn die Zustände waren dort alles andere als schön. Und ich habe dort eine Frau kennengelernt, der es ähnlich ging, eine afrikanische Frau, wo ich dann mal gesagt habe, ich habe nie gedacht, dass ich ausgerechnet mit so einem Kulturkreis, wo ich eigentlich eher Angst hatte und auch ein bisschen gegenüber, ich war nicht ausländerfeindlich, das nicht, aber hatte Angst vor anderen Kulturkreisen. Und was hat dir diese Frau, oder wie hat dir diese Frau geholfen? Ich wohne jetzt bei dieser Frau und ihren Kindern. Ach so. Und ich bin nicht lesbisch, die ist nicht lesbisch, die hat einen neuen Freund kennengelernt, aber ich wohne jetzt erstmal hier, weil ich ja durch Verschuldung und sowas alles erstmal keine Wohnung kriege. Also eine Freundschaft ist da entstanden. Eine sehr, sehr gute Freundschaft. Also wir können über alles reden. Und mir geht es zunehmend immer besser, sowohl gesundheitlich als auch psychisch. Ich bin im Moment auch in überhaupt keiner Therapie und kriege es trotzdem irgendwie gebacken. Lebst du denn dennoch in der beständigen Angst, wenn du da mal vor das Haus gehst, dass der dich vielleicht doch ausfindig gemacht hat und irgendwo in der Ecke steht? Das eigentlich nicht, weil ich der Meinung bin, das kann jetzt im Moment überhaupt nicht passieren. Ich lebe in einem ganz, ganz anderen Bundesland, sehr weit weg. Und er ist auch ein bisschen dümmling, muss ich jetzt mal sagen. Er ist nicht so super intelligent, dass er mir auf die Schliche kommen kann. Und die Auskunftssperre besteht ja auch. Als du diesen Mann damals kennengelernt hast, wie hast du den eigentlich kennengelernt? Ich war in der Therapie, um ein Trauma aus der vergangenen Ehe. Genau, das hast du vorhin gesagt, ja. Ja, genau. Und dort habe ich ihn kennengelernt. Ich frage das jetzt nochmal nach, weil ich das vorhin auch fast so verstanden hatte, dass du den in der Therapie kennengelernt hast. Ich habe da so gedacht, das kann ja nicht sein. Lass ihn mal weitererzählen. Du hast den in dieser Therapie kennengelernt. Wie das? Also ich habe eine Traumatherapie gemacht und habe zu der Zeit durch dieses Trauma, was ich in der ersten Ehe erlitten habe, bin ich Borderliner auch geworden und habe dann noch eine Borderline-Station gelegen und dort habe ich ihn kennengelernt. Das heißt, er hatte auch massive seelische Probleme. Er hat auch psychische Probleme gehabt, ja. Das heißt, in einer Klinik habt ihr euch dann kennengelernt? Ja, genau, richtig. Ja. Was hatte der denn am Anfang für einen Eindruck auf dich gemacht? Also, er sah gut aus, er war sehr nett, er schien auch gebildet, hatte ich erstmal das Gefühl. Er hat mit mir Schach gespielt, wir waren zusammen rauchen, wir haben uns unterhalten und sowas alles. Er schien mir eigentlich, ehrlich gesagt, dort in dieser, es war ja dann, Borderline ist ja auch in der Psychiatrie, er schien mir da einzig Normale dort eigentlich. Also, war das für dich deine Vertrauensperson und fast so ein Strohhalm, an dem du dich halten konntest in der Zeit damals. Verstehe. Genau. Jetzt ist eine ganz, ganz schlimme Zeit endlich dann vorbei in deinem Leben. Was ziehst du jetzt für einen Schluss daraus? Du hast zweimal etwas Heftiges erlebt. Über das erste haben wir jetzt nicht sprechen können, aber das zweite war schon so dramatisch. Was ziehst du für einen Schluss daraus? Oh Gott, manchmal frage ich mich, wie kann man, das ist jetzt ehrlich gesagt, so blöde sein und sich das so lange gefallen lassen. Mhm. Was ich für einen Schluss daraus letztendlich gezogen habe, ist, dass ich jetzt, also ich bin Direktor, ich bin nicht mehr der Duckmäuser, ich sage meine Meinung von Anfang an und was ich jetzt eben nicht mehr will, das will ich nicht mehr. Ja, und ich finde auch, Susanne, das war ja auch, glaube ich, dein Anliegen, dass du das auch nochmal hier sagen wolltest, dass wenn Frauen oder Menschen in einer solchen Situation sind, fliehen, gehen. Weg zur Polizei, ins Frauenhaus, irgendwohin, ganz schnell weg und bloß nicht da bleiben. Jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich freue mich, dass du angerufen hast und wünsche dir alles, alles Gute, Susanne. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Moritz Güldenring. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende bis Montag, 1 Uhr. Bis dahin.